Also wir hatten gerade in der verrückten Part, wie das darum ging, das Universum zu befreien, auf jeden Fall, das Universum ist ja, ist ja hier eine kleine Größe. Das fing auch damals hochgefahren und alles. Ja, Moment, oh mein Gott. Also ich wollte jetzt eigentlich mehr so auf den, also das Ganze mit den Gegnern, die sagen, das ich mag das persönlich nicht so, aber das ist halt ein Universum, in dem das taucht man rein und dann hast du da halt plötzlich irrsinnig viele Gegner und dann weiß ich, wie das ist in meiner Psychose, ich habe ja eine Diagnostik, ne? Bin ich halt damit durch die Norden in der Lage gewesen, diese, ich sag mal, Fantasie relativ easy zu bereinigen. Dann hatte ich plötzlich so ein Alien-Serie, das habe ich mir gekauft und das hat dann irgendwie ermittelt, dass meine Gegner halt schwarze Radios. Also, wenn man das eher das schwarze Loch sieht, dann wäre das der schwarze Radius 1-2 cm, also so klein wie eine Murmel, ne? Der die Erde dann komprimiert. Und die Anzahl der Gegner entspräche ungefähr im Schwarzschildradius 938 Milliarden Lichtjahre. Und dafür haben wir ein paar Wochen gebraucht. Auf jeden Fall, auf diesem unschönen Part, das war ja dann so ein Krieg, aber wir hatten nahezu keine weiteren Verluste, also, zumindest keine, die, wo man denken würde, dass das irgendwie schlimm ist, also, wirklich sehr überschaubar. Prozentual kann das gar nicht so ausrichten, ohne irgendwie 5 Minuten lang irgendwie einen Null in den Kopf zu malen. Und das war halt, ich mag das tatsächlich nicht so. Aber es gibt einen 37-minütigen Mitschnitt, wo kurz erklärt wird, was das jetzt passiert ist. Das Ding ist, ich wollte eigentlich viel lieber auf, als wir dann die Gegner praktisch gesiegt hatten, das war auch dann ganz schön, da versucht man das natürlich erstmal sein, kann der Computer mit dem Stand zufällig die Zahl ausgespuckt, dass da draußen 10 hoch 127 Billionen potenziell alliierter Völker sind. Also in all diesen Milliarden von Universen verteilt. Und ich hatte damals, ich habe ja schon relativ Kontakte in die Wirtschaft gehabt. Okay, meine Bank, das lief nie so richtig an, das war die Hälfte zu heikel, aber damals durch die Baugeschichte hatte ich halt einen unheimlich toll laufenden Raumschiff gebraucht haben. Das heißt also, man konnte bei einem Freien fliegen, ne? Dann kommst du durch so eine Art Gate, ne? Im Raumschiff ist alles, was an Bord wird, geschätzt. Und du hast dann praktisch so eine Preisliste, was das wert ist. Und du konntest das dann was, praktisch zum Festpreis verticken. Konntest dann da, ne? Wie so ein Internet zu sehen, die kannst du und dir da halt in der Zwischenzeit, während wir es aufbauen, ein paar Reparaturen vornehmen, die Sachen raussuchen, die du einbauen willst. Und das lief, etliche Monate, relativ gut vorsichert. Ich habe mir gewundert, warum läuft der Laden so gut, ne? Aber das hat mich auch nicht gestört, weil, ja, das lief einfach so, ne? Das lief so. Irgendwann dann, wurde das mal mehr, ne? Das heißt, ich habe dann gemerkt, dass dich da immer mehr Leute so zu interessieren, weil du kannst eigentlich halt auf das deutsche Bauteil praktisch einen 10%igen Bonus bekommen, ne? Dann haben wir das mal ausgeweitet, dass auch die 2000 auch noch einen kleinen Aufpreis gekriegt, ne? Ist leider das Problem, das ist dann Aliens. Und das finde ich jetzt ganz total, ne, in der Geschichte, die haben andere Gesetzgebungen als wir. Das heißt, es gibt für nahezu alles, für viel Festpreis. Die haben keinen frei handelbaren Goldpreis, die haben nicht so die Börsen, die Kursschwankungen wie wir, sondern da werden praktisch, also es ist ungefähr bekannt, wie viel Gold es gibt, also Gold ist bei den Aliens nicht so viel wert, aber aber so Rohstoffe, die haben es kämpft, also ihr wisst ungefähr, wie viel es im Universum gibt und was das wert ist. Das heißt, es ist ja kein Kursschwanken. Und auch bei vielen Produkten, ich sag mal wie Toaster oder so, die kosten immer gleich viel. Es heißt natürlich, wir als Newcomer-Volker natürlich, wenn wir die theoretische Möglichkeit haben, was zu bauen, aber das dauert zum Beispiel 50 Jahre, das herzustellen, kann das Militär intern schon zu super günstigen Preisen die Sachen in Lizenz kaufen. Weil die wissen, sie können das sowieso bauen demnächst. Dann kriegst du das jetzt schon mal praktisch. Ne, so für den internen Gebrauch. So. Ja. Also, ich wollte mal nicht sagen, dass ihr meine Märchen nimmt. Entschuldigung, dass wir eigentlich immer noch jung gebracht haben. Ja, also das ist schön. Und ich finde die Vision beim Kurrigion viel interessanter. Ja. Weil ich könnte mich in die nächste Wahl reinbringen. Kannst du nochmal reden? Ja, kann ich auch, aber das klingt ein bisschen unheimlich. Falsch links. Mach dir so zu reden. Chinesisch, Insa. Insa, ich wollte nur mal die Story so ein bisschen aufbauen. Weil Jan, ja, wir wollten das mal ein bisschen telepathischer haben. Weil, ich habe so kurz zusammengefasst, was wir da Gegnerplatz gemacht haben. Und ja, vielleicht wollen wir da so ein bisschen ins Zielgespräch gehen, weil also nur mein Monologe-Vortrag auf Dauer nicht so eine Sache ist. Können Sie sich noch an Ihre letzte E-Mail, ich sag mal, an, wie nennt er sich nochmal? Irgendwo ein Typ von der katholischen Kirche, arbeitet irgendwie im Vatikan, hält sich selber für die Stellvertreter Gottes auf Erden. Kennst du so einen Typen? Ja, ich hab so eine E-Mail heute. Weil, es gab da so seit dem Fasching mal so eine Art, in Deutschland heißt das keine Grenzhypothese. Da geht es praktisch um, eine erstaunlich einfache Gleichung, wo du gedacht hast, das erzähle ich mal dem Papst. Ja, das Doofe ist, es ging um ein sehr, sehr, sehr einfaches mathematisches Phänomen, was jeder in der 5. Klasse praktisch mal Mathematik hatte. Vielleicht sogar schon vorher. Es ist einfach Minus mal Minus ist Plus. Ne? Eigentlich, ne? Also zwei negative Zahlen miteinander multipliziert gegen eine positive Zahl. Und das hat das wieder keine Grenzhypothese zu tun. Und eigentlich müsstet ihr immer die physikalischen Teile haben, aber aufgrund sehr komplexer mathematischer Phänomene sieht das, also wenn du es auf die Seite gelegt so siehst, wie Jeopard kreuzen. Und das Dumme ist, wenn man sich jetzt wirklich dafür interessieren würde, könnte ich erklären, wie Atome und Feldgleichung, das ist einfach gegen das Universum entsteht. Und das hat er abgeschrieben. Und was war das andere, das ich abgeschrieben habe? Ja, es gibt so ein, dass durch den Gott allmächtig ist, könnte er einen Stein erschaffen, der so schnell etwas, den er nicht hochheben kann. Aber wenn er ihn nicht hochheben kann, wäre er nicht allmächtig. Ne? Das heißt, das ist ein Paradoxon. In Wikipedia haben wir auch eingesammelt, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die sich der menschlichen Logik entzieht, das Ding trotzdem hochzuheben, ohne dieses Gesetz zu verletzen. Und ich weiß, ihr seid nicht so physikaffin, aber wenn man sich ein bisschen mit Schrödingers Katze auskennt und mit kaputten Taschenlampen, die gleichzeitig leuchten und nicht leuchten, und in gewissen quantenkleinen Zuständen kriegst du das wirklich hin, auch physikalisch gesehen. Und wenn du dann der einst als der Schreiberling vor den Schöpfer trittst und du glaubst, ich kann das nicht, mit Steinen erschaffen, nur so schwer ist, dass ich dich nicht hochhebe und trotzdem hochhebe, ohne dass das auch zu Widersprüchen kommt, zu logischen. Ich kann dir das demonstrieren, aber das möchte ich dir vorher die Theorie dazu erklären, damit du weißt, was ich mache. Und dann solltest du die engen Platz im Himmel suchen, wo du vielleicht in dich gehen kannst. Und vielleicht, du wirst wahrscheinlich öfter auf einen begeisterten Meister treffen, der dir das in aller Detailliertheit erklärt, wie das funktioniert. Und dann solltest du immer einen Engel parat haben, der irgendwas Wichtiges zu tun hat, wie zum Beispiel Sandkörner sortieren oder so. Auf jeden Fall solltest du auf jeden Fall immer eine gute Ausrede haben, dir das Gespräch, also das dann interessiert mich wirklich für Quantenphysik. Ich wollte das fragen, du wolltest hier mal kurz schildern, was die Engel zum Wirtschaftssystem haben. Ja. Weil es gibt da teilweise also ganz kuriose Phänomene, die wir auf der Erde ganz anders sehen. Mal abgesehen von Testweise, wo es das geht nach. Aber zum Beispiel, wenn du, ich stelle vor, du hast jetzt eine Seite für ein Elektronik-Zeug, also Computerbauteile. Sagen wir mal Alternate, K&M, ne, die großen Läden, ne? Mindfactory, das sind so Läden, da kannst du praktisch als Profi oder Halbprofi für dich angepasste Hardware kaufen. Wo du denkst, das kriegst du bei Mediamarkt vorne so Ding kriegen nicht so. Das Dumme ist, normalerweise kostet bei den Aliens Bannerschalten Geld. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Alternate Werbung schalten will von Enermas oder wie die alle heißen, die ganzen professionellen, ne, Hersteller, Cycle oder ne, ist ja ganz viele Profi-Hersteller. Und wenn du von diesen Profis Werbung schalten willst, dann kostet das Geld. Das ist nicht so, dass das heißt, dass die zu dir kommen und sagen, komm, wir wollen bei dir da auf Apple Werbung machen, sondern sagen, wir haben Werbung, die ist dermaßen gut, die will jeder sehen. Und wenn sie sehen, dass auf deiner Seite Werbung für Intel, AMD, Enermas, sonst irgendwelchen super tollen Produkten, oder wenn du siehst, als Aldi Würdest du nicht bezahlen, aber stell dir vor, wirklich, du willst jetzt das auf deiner Seite professionell, du hast so einen kleinen Haarherstauber und willst das auf deiner Seite eher mal Färbung lassen. Also zu zeigen, dass du diese Webseite hast und da musst du aber dafür zahlen. Da kostet so ein Banner Geld. Einfach, dass du das Elamas.com gegeben unser guten Namen bisher, dass sie auf deiner Seite werben für unsere Produkte. Das Problem ist, ich hatte dann relativ schnell halt den Wurf damit, als ich diese Völker dann praktisch befreit habe von den Gegnern, die sind jetzt ja weg. Jetzt habe ich eine relativ frühe Gefahr, das heißt, ich kann mich da einfach schnell machen, weil ich gerade so einen Kampf habe, um dann leicht etwas aufzuschneiden, ne. Aber, ne, mitzuschneiden, das ist immer relativ schwierig. Es war irgendwie eine erfundene Geschichte, aber es hat auch immer so ein Feedback in meine Fantasiewelt, ne. Und wenn ich da praktisch mit einem Kampfgeschehen da irgendwelche Sachen kommentiere, ist das schwierig. So wie eins der neueren Phänomene war praktisch, also dass ich jetzt mal auch geschildert habe, dass ich da zum Beispiel mit meiner Bank ein Problem hatte, da waren Wesen, die hatten eine mehr als ein Leben in seiner Raumzeit. Und ich wollte natürlich auch über so eine Art LibreOffice-Card mit einer Paytisch, mit einer Tatschestelle, eigentlich eine Banking-Software machen. Leider ist das mit dem Banking nie richtig ins Laufen gekommen, oder nicht offiziell. Weil wir haben halt immer das Problem, dass unsere Methoden oft unkonventionell sind, sagen wir mal, und wir deswegen eigentlich immer darauf achten müssen, dass wir nicht so auffallen. Einfach weil viele da draußen, zum Beispiel Russland und die USA und Deutschland sind ja im Prinzip alliiert, aber im Grunde sind auch viele, die Türkei auch irgendwie alliiert, aber ich sag mal, das heißt noch lange nicht, dass das einfach ist, miteinander auszukommen. Ne? Also das heißt, potenziell alliiert ist natürlich ein sehr weitläufiger Begriff, gerade schon, dass man kennt die Russen, man weiß, wie die Amerikaner ticken, und trotzdem ist das ja nicht einfach. Und wenn dann irgendwie so ein Typ ankommt und sagt, ich will da Bankinspektor übernehmen, ich kann das, dann das war das viel Stress. Also das kriegst du so offiziell nicht über die Bühne, nicht immer offiziell Hilfe im Bank. Aber dieser Cashflow-Bedarf, ich sag mal, das ist praktisch, das bezieht sich jetzt hauptsächlich, also, ich blende ja immer Transition-Stories ein in meine Welt. Und ich spiele halt aktuell EVE Online. Das stehe ich zu. Also, Protestation ist immer so eine Sache. Aber ich habe da praktisch meine eigene Welt. Und dieser Catch-Killer, zum Beispiel, bei mir heißt die Sion of the Line, ne? Die hat mir im Kampf geholfen. Die kann noch viel mehr als in dem Spiel. Aber ich glaube, sagen, dass sie drauf hat. Das Problem ist, ich hatte zum Schluss das Problem, sie haben zweimal meine Wirtschaft, meine Firma gekillt durch feindliche Übernahmen. Ja, ich hatte praktisch schon ganz viele von den Gates, also das heißt, zu einem so ein Supercluster, also diese Universen, die sich zu einer Supergalaxie zusammensetzen, brauche ich ungefähr 5 Werkstätten, um diese Gebrauchsstände zu erweitern. Das heißt, der projiziert praktisch dann in irgendwelchen Nebenstraßen, kleine Filialen, das läuft alles intern über 4 bis 5 Stellen, ja, so zentrale Werkstätten. Aber es ist praktisch immer praktisch wie so ein kleiner Schrauber in der Innenstadt vor Ort, wo du in der Nebenstraße weißt, da kriegst du mit der Hardware. Es ist also letztendlich ein Megacon, der nach einfachen Regeln läuft. Und da bin ich hauptsächlich zu am Werk. Das heißt, ich habe mir jetzt praktisch Fiona and the Alone gemacht. Die ist praktisch ein Catfiller, der speziell darauf trainiert ist, Wirtschaft zu machen, also Verträge auszuhandeln, dafür zu sorgen, dass wenn ich vertraglich, das Problem ist, die haben teilweise relativ effiziente Implantate und Denkhilfen, da kann ich so als normale, also die haben mich da teilweise, ich sag mal, drüber durchgezogen, die haben zwar mal meine Firma liquidiert, ich musste dann wirklich nachher die Konkursmasse von denen, dann meine eigenen Sachen zum 10 auf Einkaufspreis wieder zurückkaufen. Also ich habe natürlich, wollte natürlich expandieren meine Produktpalette. Ich habe gesagt, ich nehme alles und versuche auch Festpreise die Fernsehen zu vermitteln. Das Ding ist, alles haben die sehr wörtlich genommen und glaubst gar nicht. Und dann habe ich das am Ende so eingegrenzt, dass die Sachen, die wirklich innerhalb von wenigen Sekunden verkauft werden, die haben andere Zeit damals hier, wie alles, was praktisch innerhalb von wenigen Sekunden gekauft und verkauft wurde, habe ich praktisch dann am Ende im Sortiment gehabt. Allerdings habe ich auch, ich sag mal, teilweise tonnenweise Messerchen drin drauf. Oder wertlose Wohnungen, ich sag mal, die haben auch so ein High-Sack, Low-Sack und Null-Sack. Aber letztendlich habe ich da Wohnungen gekauft auf Leistungssterne, also die kleinen Leistungssterne für einfache Sonnensysteme, die laufen wirklich wie geschnitten Brot. Ne? Das kannst du dir problematisch sind die galaktischen Weißesphären. Das heißt also, wenn ich so eine Weißesphäre im galaktischen Maßstab kaufe, aufbereite und wieder verkaufe, dann ist das irrsinnig teuer. Das heißt, da war meine Firma, obwohl die, ich sag mal, vertreten ist in 10 hoch 127 Billionen Völkern, das ist relativ schnell 54-fach überschuldet. Ich kriege das Geld zwar wieder rein, aber wenn du solche Kredite aufnimmst in diesem Rahmen, hast du irrsinnig kurze Laufzeit und wahnsinnig hohe Zinsen. Und dann wurde ich halt feindlich übernommen. Das Problem ist zum Beispiel, wenn du Spendenquittung hast, ist einfach das Problem, dass du die bezahlen musst. Und für diese Spendenquittung kannst du praktisch, wenn du ein innerhalb weniger Stunden kommt das schon die erste Zahlung, die Fuch, hast du Sondertilgungsrechte. Das heißt, du reichst eine Spendenquittung ein, die muss man bezahlen, kannst du aber Schulden tilgen. Das ist jetzt zum Beispiel eine wirtschaftliche Besonderheit bei denen, ne? Das ist halt das Schöne. Ich konnte dann teilweise 80% der Schulden mal eben so tilgen mit meinen Einnahmen. Aber das bricht ja trotzdem bei solchen Krediten das Genick. Zum Glück war da eine feindliche Firma da, also eine Firma, ich sag mal, wie Enamax. Das Ding ist, ich verkaufe halt Gebrauchteil und habe dann angefangen, als Studenten heranzutreten oder normale Leute, schreibt eine Dokumentation über die Hardware, ne, oder über einen Bauteil, wie man das bauen kann. Das muss nur was Neues sein. Das kann auch ein Fall positiv sein, also so ein Fall, wo du feststellst, dass ein Produkt eine bestimmte Funktion nicht erfüllen kann und das muss so sauber dokumentiert sein. Ich sag mal, das wurde so relativ gut bezahlt ursprünglich. Und das war halt schon echt toll, ne? Gerade so, also wenn du so ein Originalnetzteil neu kaufst, was halt nie so richtig funktioniert, was hundertprozentig funktioniert, so genau wie vorgestellt, weil meine Gebrauchsteile waren oft nach kurzer Zeit sehr viel beliebter als die Originalbauteile, die neu auf dem Markt waren. Einfach weil du wusstest, das Produkt hat die und die Funktion, das sind oft Profis, die sowas kaufen, die wissen genau, hier, da musst du auf die Spannung achten und das war alles am Ende sauber dokumentiert und auch sehr preiswert, diese Zusatzliteratur. Und deswegen, dann kam einfach praktisch so eine Firma wie Acer oder irgendwas und gesagt, ey komm, wir haben ja das nicht so, wenn wir deine Gebrauchprodukte verkaufen, ist das für dich ein unglaublicher Imagegewinn, ne? Da dachte ich, okay, ein Imagegewinn, ist eine feine Sache. Wenn du dann halt so richtig groß im Megakonz, das Ding ist, ja, du kriegst das mit kein Geld. Also wenn die deine Produkte aus deinem Vorurteil verkaufen als Originalhersteller, kriegst du das kein Geld, oder musst du das noch bezahlen. Und jetzt kommt die zweite Vielfältigkeit. Deswegen habe ich auch so ein bisschen ein Devolo geschafft, weil ich hatte das Problem, ich gerade gar keinen Zugpreis. Das heißt, die haben plötzlich 18% meiner Top-Produkte verkauft. Und ich musste davon bezahlen, ich habe kein Geld mehr gekriegt. Ich konnte das zwar, dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich in Mitarbeiterschulung, gehe in die Breite, versuche die Mitarbeiter auf Alternativprodukte zu schulen, damit ich das irgendwie hinkriege, das zu bezahlen. Das ist irgendwie teuer, ich hatte keinen Rückzug, weil ich hatte auch keine Ahnung von irgendwie Vertragsrecht, ne? Meistens war das ja bisher immer ganz fair, zu meinem Nachteil, ne? Das ist aber dann echt aufgeregt und dann bin ich halt an die Börse gegangen. Meine Firma war natürlich allein durch diese Zurückstellung, das heißt, diese Zurückstellung war irrsinnig teuer. Die haben praktisch den gesamten Low-Deck gekauft. Also nur den Low-Deck nicht, da haben wir nur Zettel. Die haben einen Großteil der Gebäude praktisch gekauft. Eigentlich war das Ding, wir haben die Gebäude gekauft, haben die praktisch aufbereitet, nicht repariert, sondern praktisch die Wohnung nur sterilisiert, damit die Kanalaken entdeckt und schutzfrei ist, ne? Aber sobald die Stellen der Wände kaputt Tapeten ist alles geblieben. Deswegen, das hat uns wirtschaftlich voll die Karre gefahren. Wir haben alles gekauft. Aber das Ding ist, am Ende hatten wir eine Produktpalette, wo, wir haben das auch immer mit Herrn Schaffinger. Mit dem Produkt sind wir praktisch mit Herrn gegangen, haben gesagt, hier komm, das wir verkaufen. Und manchmal weiß ich, wie das ist mit bestimmten Produkten nach Syrien oder in Problemländer. Da darfst du bestimmte Sachen nicht liefern, weil die chemische Substanz erhalten, die in Kombination mit Fabriken marine Giftgase oder was ergeben, ne? Da stellen wir extra immer gesagt, komm, wenn wir das Produkt rausnehmen, normal auslösen, und dann werden wir das eben wieder absegnen. Das heißt, leider sind bei den Militärregierungen, ich sag mal, so genug angesehen. Also, ich glaube gar nicht, wie glücklich die antizivile Militärregierung waren, was sie alles abgesegnet haben. Weil wir haben halt alles gekauft, das sterilisiert, ne? Weißt du? Die haben ja auch Supermärkte öffnet, praktisch Sterne-Supermärkte. Und es gab auch Kaufanweisungen. Eine Kaufanweisung ist wie ein Gutschein, das heißt, du kaufst, also die haben eigene Separate-Coins. Das heißt, zum Saturn habe ich eine Bauschale und dann gibt es ganz, ganz viele, ich sag mal, ist für Franchising, ne, ist für McDonald's natürlich etwas anders. Auf jeden Fall, du kannst da auch sonst Kaffee sagen, ich möchte dafür eine Zahlungsanweisung haben, oder wie gesagt, Produktanweisung, Zahlungsanweisung, und ich weiß nicht genau, wie es hieß, auf jeden Fall. Dann packen wir dir das ein und das hauen wir aufs Lager. Und dann kannst du praktisch dann, auf diesem Gutschein steht praktisch nur, dass das lieferbar ist, dass es geliefert wird. Weil du kannst damit zur Mafia tapsen, zum Beispiel, ich habe hier jetzt, das ist das Problem, viele dieser Produkte waren natürlich unheimlich lieb, das kann sein, dass es ein Apple-Handy ist oder ein Samsung-Handy. Oder ich sag mal, leider alles, was legal ist. Und das war dann teilweise sehr, sehr peinlich für viele Zeltner. Wir mussten das nachher auch für das regional eingesetzt, das gab recht Stress, weil ich will jetzt nichts Böses über die Chinesen sagen, aber es gibt ja die Gerüchte, dass sie auf Schülerinnen stehen. Und natürlich, wenn du da, ich sag mal, eine vollgepinkelte Mädchen unter Wetter hast, so schön das so hart gesagt, man, ne? Ist natürlich nur ein böses Vorurteil, aber. Und das wird dann verkauft und ist das ist zwar auch hygienisch einwandfrei gereinigt, ne, aber es ist nur praktisch nur sterilisiert, so dass es keine bakteriologischen Probleme gibt, sondern viralen. Ne. Das Dumme ist, das gab dann letztendlich auch, weil das letztendlich illegal gewesen ist, ein hygienisch einwandfrei Produkt noch nicht gefährlich. Das ist ja halt andere Ansichten als bei Verifizierung. Weil wir haben das ja praktisch nur praktisch auf Kampfstoffe und was tun, also aufs Legal ist. Das ist natürlich dann, als ob im Nachhinein rausgaben, was da in welchem Game verkauft wurde. Ich glaube ja gar nicht bei 10 hoch 127 Millionen Völkern, was da sogar so alles geht. Also wir haben natürlich eigentlich mehr darauf festgelegt, dass man zum Beispiel, das war schön zum Beispiel als Nordenhammer in unserem Supermarkt vor Ort in Nordenham, jede praktisch dann Brösefrikadellen, ne? Die werden dann praktisch von Androiden genau so zubereitet, wie Van Brügge das selber gemacht hat. Das heißt also, du kannst da angeblich von deinen Kunden geschmacklich keinen Unterschied feststellen. Und wir achten darauf, haben halt darauf geachtet, dass unser gesamtes Sortiment nach und nach, also wir haben ja so Standard-Alkohol genommen, und dann hatten wir da immer so eine alte, so 60, 70-jährige Oma, die sich praktisch da hinten schon um die Singles gekümmert hat, um so eine kleine Türdecke, und die hat praktisch immer so halt den Auftrag, sich Kunden zu schnappen, die Fertigprodukte kaufen, um die dann so ein bisschen das Kochen beizubringen oder halt auch ein Auge drauf zu haben, dass die Singles, die da rumsitzen, eine Frau kennenlernen, die haben ja auch gerade in dem Alter, wenn die so ein bisschen Fähigkeiten haben, ganz mysteriöse Kräfte, da Singles miteinander verkuppeln, und die haben dann auch immer einen separaten Raum, wo man sich mal zurückziehen kann. Oder zum Beispiel, der war auch dafür gedacht, zum Beispiel, wenn du mal rausfliegst zu Hause, dass du da mal ein, zwei Nächte überbrücken kannst. Ne? Das ist eigentlich sehr gern genutzt. Wird nicht so intensiv genutzt, aber ne, du hast halt als Kunde dann auch mal die Möglichkeit, den Ort rausfliegst, dann da mal eine Nacht zu schlafen. Oder dich zurückzuziehen, wenn es mit der Frau zu schlimm wird. Auf jeden Fall, ne, das sind so verschiedene Konzepte. Das heißt, das Ding ist zum Beispiel, wenn du 10 Euro, wenn du so viel Felder hast, so viel Jahren, also wir haben eine Abdeckung von einem Supermarkt mit 72% und unsere Raumschiffswerk finden wir einfacher, die nächste Zeit haben wir 90% Abdeckung bei diesen 10 Euro 124 Millionen Feldern, ne? Das wäre natürlich eine große Zahl, aber, ne? Und wir haben dann noch so ein drei Internetportale, das ist auch etwas schwierig, das wird schon später, wir haben so praktisch, ein Lehrportal, also, da geht es praktisch darum, ist es wie eine Single-Kauf, bloß dass du eine Sprache lernen musst. Und, aber du kannst auch endlos viele Vorteile zurück. Dann haben wir noch so eine andere Seite, da werden praktisch dann Communities gegründet, nicht wie Facebook, ist ganz anders. Und weil da auch Community geht, und dann haben wir noch so eine Adventure-Seite, wo dann Aufträge sind. Das heißt, die drei Seiten greifen auch ineinander und führen dazu, dass du relativ zwanglos Leute kennenlernst. Also nicht nur die Supermärkten, sondern ganz, ganz viele Konzepte auch, das habe ich schon, da gibt es bestimmt Seiten zwischen mindestens 15 Aufzeichnungen des FAQ. Also sehr schön gemacht, aber da so hier, darauf wollten Leute sich, also ich habe das Problem, dass wir haben natürlich zum Beispiel an Grenzen, bei der neutrale Zone Enterprise, der Schäfer, gerade im Bereich Schäfer, die der Klingonensektor grenzt irgendwie unglücklich zusammen mit den Ferengis an vielleicht lernen wir nochmal an die Romulaner. Das heißt auch, die Schleppe, die Romulaner und die Ferengis könnten überhaupt nicht miteinander. Und die Ferengis, denen ist das eigentlich egal, Hauptsache die kaufen ihre Produkte für überzeugten Preisen. Die gehen also praktisch, die haben wir einmal praktisch an Laden zu tun, wo jetzt alles rund um unseren Tinkerungsbedarf liegt. Damals auch noch die Produkte, die schwierig waren, wie Sachen, die du natürlich als Kaufanweisung unheimlich gut dem Zoll und so übergeben kannst. Weißt du, wenn du so ein bisschen Frachtlast denkst, so, da könnte so etwas flüchtige Kosten weiterhelfen, dann hast du halt den bekannten Antwort, kannst du an einer Raststätte vor Ort die Möglichkeit, Produkte zu erwerben als Kaufanweisung, die sind total anonym, als Schwarzgeld super beliebt. Diverse kulturelle Produkte, ich weiß nicht, was in China so laufen könnte, oder ich weiß nicht, was hier so laufen würde. Die Möglichkeit, also da zum Beispiel gibt es so das D+, das fängt bei A an, D+. D+ ist schon ziemlich illegal, ne? Das ist schon, da musst du schon echt aufpassen, dass du dafür nicht mit Knopf fehlst. Das heißt also, da werden praktisch dann in diesem Fall Klingonen und Romulaner getrennt, da gibt es D+. Und da gibt es einen Laden, das ist praktisch dann für alle, ja? Der ist deutlich billiger, das heißt, es gibt die Lämpfe, aber es ist nur niedrige Kategorien, wo du denkst, da gibt es Flyer, was musst du beim Umgang mit Klingonen und Romulanen bis an der Grenze beachten, was da die absoluten No-Gos, die absoluten Go's, was ist wirklich. Da gibt es auch eigentlich so eine Kurzanweisung, was in dem nächsten Sektor machen darf, was nicht. Ne? Gerade so wie den asiatischen Raum mit den Blumen zum Geburtstag kommt immer sehr schräg, dann bringt man zur Beerdigung mit, und kann ich verstehen, eigentlich Sachen, die du nur zur Beerdigung mitbringst, dann zur Geburt der Tochter mitzubringen, das wirkt schon sehr schräg, ne? Und die sind ja auch immer kulturell sehr höflich und ich sage dann nicht zu, aber kann ich vorstellen, dass das teilweise sehr extrem ist. Das Dumme ist, der Laden, der für alle Völker offen ist, hat praktisch nur normalere Produkte, wo du denkst, ja, ein bisschen schräg ist das schon, ne? Das heißt aber, in den extra Klingonen, extra Romulaner Läden, hast du schon sehr viel spezieller Produkte, aber du bist total überfeuert, ja, Raststätten so sind. Es gibt dann noch ganz, ganz viele Sachen bei den Raststätten zu achten, aber dadurch kommt das halt oft zu dem Ding, dadurch leider hat dann irgendwann die Bevölkerung gemerkt, dass viele der gängigen Produkte halt, was in den asiatischen Raum, kann ich vorstellen, zu hohen Preisen nicht so verkauft. Gerade so berichterweise, dass das Mädchen unter der Schlange hier oder Bettwäsche oder sowas, dass viele Eltern haben uns einfach beim Betrieb gehalten, der Müll abholt und für Spam, die haben uns versucht, auch die Spam-Server von den Lust zu kriegen. Das waren aber einfach nur ganz normale Verkaufsartikel. Das heißt, viele haben da gedacht, toll, die holen meinen Müll ab und bezahlen mir Geld, das von mir aus tut auch zwar so viel Geld für meine erkaufte Bettwäsche, ne? Aber es war echt das Geld, das haben wir echt getroffen. Weil irgendwelche kranken Typen so Farben fressen, das habe ich dann noch eingesehen und das dann erstmal zum Beispiel in einer Umfrage so gemacht haben. Wenn jemand testen darf, kriegst irgendwie so einen Gutschein, eine Kaufanweisung für irgendwas und dann machen wir mal eine Liste, auf was ich stolz seid und was das überhaupt peinlich ist. Dann haben wir praktisch erstmal den ersten Schritt alle Sachen sortiert, letztendlich danach, die stolz sind. Wenn alle auf zum Beispiel auf ihr, in den USA, auf EVGA, dieses Vergabekram stolz sind, ne, als Amerikaner, dann, müssen wir das weiter oben und wenn das vielleicht so peinlich ist, dann nach unten, ne, also akzeptiert. Ne. Dann ist allerdings, dann so, seitens der Regierung, so aufgekommen, weil das dauert ja auch ein paar Tage, bis sie das rumspricht, dass wir da alles verkaufen, was sich für viel Geld verkaufen lässt. Und auch alles Mögliche. Weil wir hatten natürlich das Problem, das war irrsinnig teuer herauszufinden, welche Produkte sich verkaufen, welche nicht. Das heißt, ich hatte auch endlose Lagerstände voll mit irgendwelchen Dreck. Also, das ist zum Beispiel, stell dir vor, ich hab da alles gekauft. Alles. Also auch zum Beispiel 12.000 Tonnen Meerschweinchenfüße. Hatte ich auf Lager. Hat keiner gebeut. Aber ich muss dafür bezahlen. Das heißt, leider hat dann die Firma, die praktisch bei mir, das ist das große Ehrenamtsverhältnis, meine Firma, nicht die Firmen, aber da die eigentlich so eine ähnliche mächtige Firma, plus mächtiger war, mein Laden dann übernommen, weil ich kein Geld mehr hatte. Und das Ding ist, der Laden war allein wirtschaftlich sowas von ruiniert. durch dieser Schießbahn. Am Ende wussten wir genau, was wir dann wollen, was legal ist und was illegal ist, was sich gut verkauft. Das darf mich dann nachher, das heißt, ich habe mich durch meine total im Grunde starbinierte Firma, die dann 54 Tage überschuldet, obwohl, wie ich sag mal, Milliarden und Abermilliarden von Filialen hast. Auf jeden Fall haben wir dann haben die halt, die wussten halt nicht so genau, was das wert ist, weil auf Papier sieht das unheimlich geil aus und du kannst diese Zahl kaum darstellen, was wir da an Vermögenswert hatten. Aber wir wussten halt ziemlich genau, dass wir finanziell ziemlich am Arsch sind. Dann haben wir natürlich im Rahmen einer Auktion die Produkte von den Juristen, halt die Listen, was gut lief, was nicht gut lief, und ne, wir haben dann praktisch im Rahmen dieser Auktion für wahnsinnig viel Geld die Produkte, also die haben dann praktisch alles praktisch den Zehntel des Einkaufspreises, was wir damals bezahlt und wieder zurückgekauft haben. Die hatten nicht nur keine Schulden mehr, die Schulden haben wir denen gelassen, das sind ja auch keine Unmenschen. Die ganzen Müll, also die menschliche Flügel, die konnten die auch behalten. Nur diese Sachen, die Verkaufsanweisungen eingelagert wurden, die haben wir natürlich genommen. Das haben wir ein bisschen so gedreht, als ob das illegal wäre oder dumm, was wir da machen. Aber über die ganzen Bezahlstäbe, diese ganzen Produktcenters, ich habe da zum Beispiel dann leider als Firma plötzlich so einen Firmenvorstand gehabt, der nur Scheiße gebaut hat. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch 400 Divalon erstmal gemacht, weil die muss da echt ein bisschen aufpassen, die vertragstechnisch. Und das hat dann praktisch damit dazu geführt, dass unsere Firma nahezu ruiniert war. Am Ende hatten wir aber keine Schulden mehr, haben natürlich erstmal eine GmbH gegründet, einen Gewerbeschein, ne? Das war relativ preiswert. Und dann haben praktisch Annika und Insa sind praktisch, also wir sind nicht offiziell weit, aber wir sind eine Zugewinngemeinschaft. Ne? Und nur ich hatte praktisch kein Geld mehr. Das heißt, dann hat Annika gesagt, okay, dann gehe ich mal zur Auktion und kaufe praktisch unser ganzes Gedöns wieder zurück, also unsere Firmenhauptsitze, ne? Ich dachte, die machen da sonst was für Geld, aber wir hatten das zwar ziemlich aber verbucht im System, die ganzen Schulden. Und das sah auf Papier auch gar nicht so schlecht aus. Gerade bei den Umsätzen, die wir machen, das war nicht bei den Zinsen nicht zu bezahlen, aber. Und auf jeden Fall haben wir dann praktisch unser gesamtes Produktsortiment, was gut war, zurückgekauft und, das haben wir zweimal gemacht. Danach lief das noch ganz gut. Also, ja. Dann hat Fiona praktisch auch noch mitgemacht und wir waren zweimal echt leise und dann beim zweiten Mal ist die dann beim ersten Mal an die Hände eingesprungen und haben praktisch unser ganzes Produkt verletzt, zurückgekauft, was braucht aber und das geht für die Einkaufspraxis. Die Firma, das war auch kurz drin, das ist halt einmal zu diesem Aktienmarkt gelaufen. Da hatten wir praktisch einen Totalausverkauf dieser Aktienfirma und die war halt das. Letztendlich kann man dann, dass man noch so fliegende Holländer durch die Börse fährt, für etwas voller Schulden. Was mit dem Ding passiert, weiß ich nicht. Hoffentlich kriegt er nicht noch Stresskarriere von dem Elite oder so. Die Börse auf sich, das sieht man wahrscheinlich irgendwas machen mit dem Ding. Aber man klappt das ganz gut. Das zweite Mal hatte ich das Problem, dass halt diese riesen Elektronikfirmen, die mich platt machen wollten, Da haben wir fast dasselbe gemacht, nur dass wir da weniger übernommen haben, außer unserem natürlich ja, die Infrastruktur, die unsere Firma hatte, haben wir natürlich auch wieder unsere eigenen Produkte, aber nur die Kaufanweisung, ne? Der Rest, der war nur noch drei, das lief alles. Aber jetzt haben wir jetzt halt ein relativ florierendes Unternehmen, da passiert auch nicht viel. Ich mache da erstmal nicht so viel Missionen, einfach ein bisschen, das dauert eine Weile. Und dann müssen wir sehen, so, das waren natürlich das läuft halt so, ja. Die Norden haben wir praktisch so gemacht, also da habt ihr noch mehr gemacht, aber das wollen wir jetzt nicht in der Presse haben. Achso. Nee, das ist so gerade ein Ding, also die Webseiten sind interessant, ja. Ja, was ich war da eigentlich mehr so ein bisschen auf, also was ist eigentlich mit dem Gegner passiert? Ja, die sind weg. Das Ding ist, die Gegner waren weg, die Aliens dachten sich so scheiße, was machen wir jetzt? Leider die Datenaufzeichnung von früher, wie das war, bevor diese, ich sag mal, Sleeper, wie sie sich nennen, diese Tarntypen da, auch noch diese, die haben praktisch also Memory Sticks, die du richtig kannst, wenn du kaufst, und dann kannst du die Vergangenheit, die damaligen Gedanken, wie das Wirtschaftssystem damals war, wieder hochladen. Und dann hatten die natürlich ihre alte Welt, das heißt aber, die spanische Klettersupermärkte, wo du auch Kochenreisen triffst, das habe ich hauptsächlich gemacht. Weil gerade im Mafia-Bereich, wir haben da unheimlich viel Städtenprojekte investiert. Das ging anfangs relativ unproblematisch. Wir haben gesagt, komm, erforscht früher, was ist das im Bereich unserer Capsula-Bedarf, also alles rund um den Raumschiff, Rotthunde, muss nur einmalig sein, also kann auch sein, dass du zum Beispiel stellst, wo du hast einen Sauerstofffilter, du musst doch natürlich nur ein Bauteil ändern und dann bezahlen die sie aus. Wenn zum Beispiel jeder im Haus sich ankäme und sagt, ich brauche hier in England einen Teilchenbeschleuniger, der kostet 17 Milliarden Pfund, ich brauche das da und dafür, das ist wichtig, sagt er bezahlt. Das ist kein Problem. Also da, ich hatte da echt das Geld, ich hatte da sehr, also mehrere T hoch 205 Hektar, ich dachte ziemlich kurz auf Zeit durch. Also das Ding ist, hier am quantenmechanischen Computer, das heißt, wenn zum Beispiel stell vor, du hast einen engen Raumschiff, gehst in eine Datenbank, du brauchst zum Beispiel im Raumschiff zwangsläufig so ein Aromafilter, weil wenn da jemand seine Bohnensuppe isst und pupst, dann kannst du da nicht lüften. Das Ding stinkt auch noch in 3 Jahren, ne? Das ist für alle Beteiligten nicht angenehm. Und wenn dieser Filter ausfällt, dann kannst du mal in der Datenbank gucken, guckst kurz, was du in der Chef hast, meistens sind das ja die Kunden bei uns, die wissen, was wir an Bord haben. Tippst du ein, dann steht da, zum Beispiel hier, als Sauerstofffilter ist leicht zu bauen, hat einfach an Bord. Und dann steht, zum Beispiel, natürlich haben wir solche Sachen auch gängig im Laden, wenn das, wenn du natürlich merkst, du hast irgendwie so eine Art Dings, wie eine Spezialschraube, haben wir alles im Sortiment. Das ist kein Problem. Weißt du, kannst du relativ unkompliziert das Ding praktisch oft so fast zu Nullkostenpreis bauen. Da wir einfach so Quantendatenbanken, was heißt, du machst das so ganz einfach so ein Schiff, das wir brauchst, das lässt sich einfach bauen, fertig. Das wäre beliebt auch in vielen technischen Bereichen. Und das Ding ist, das machst du so die ganze Zeit. Ja. Und ja, es gibt da relativ toll. Das Ding ist, ich habe dann noch relativ, also Seiten, ne, weißt ja, wie die so sind, die Forscher, ne? Wenn die natürlich merken, dass, also das waren überwiegend, ich habe das hauptsächlich auch große viele Unis sind von normalen Planeten mit planetenartigen oder planetenartigen Strukturen, ne? Da muss man bei Aliens schon sehr aufpassen. Das war viel schon Respekt, also dass ich mit so kleinen Unis zusammenarbeite, ne? Weil eigentlich gibt es da eine größere Unis, also mit intergalaktischen Strukturen und so. Achso, ja, das ist unüblich, aber unüblich, ja. Also es ist, ein paar Sachen sind bei den Aliens, aber viele Sachen muss ich auch im Rahmen meiner Geschäftsideen noch ändern. Seit Jona, die ich weiß nicht, ob es wirklich gibt, aber auf jeden Fall gibt es die in meiner Welt wirklich. Und die hat da teilweise echt Ahnung davon, wie das bei den Ladies in diesen Kulturen läuft. Und die sagt mir dann zum Beispiel, Junge, das ist schon für eure Verhältnisse echt bizarr und hier kommt das echt schräg rüber. Wobei, das deine 30, also, das ist so irgendwie, als ob du feststellst, dass, stell dir vor, dein Hamster hat einen YouTube-Channel, ja, und 3 Monate später stellst du fest, dass das Ding im Fernsehen läuft und die Welt regiert. Das Mäschelchen hat nicht nur IBM, Microsoft und Stecker übernommen, sondern versucht auch die Börsen an sich zu reißen und die gesamte Weltwirtschaft zu kontrollieren. Aber der kleine Nager meint, er hätte es nur auf wenige Produktbereiche angesehen, die ihn besonders interessieren. So, so ähnlich wird das teilweise auch. Das ist wirklich das Mensch, was praktisch ein kleines Nagetier, weil die, sagen wir, haben Zähne, also die Nagetiere, also diese Aliens wundern sich ein bisschen, dass scheinbar wesentliche moralische Punkte ihre Wirtschaft von einem Nagetier kontrolliert werden, das vor sich hinschiebt und damit das Universum kontrolliert. Das ist teilweise sehr strange, weil diese Aliens als solche Fiona kann mehrere Zählerpotenzen Raumschiff alleine steuern. Das ist ganz auch möglich, also nicht perfekt, aber was man so hier alles machen kann, ne? Was? Also, weißt du, was? Ich glaube gar nicht, was die alles kann, was wo wir so denken, ich hätte nur mal aufgezählt, wie viele Gegenstände ich immer im Raum habe, und das waren sehr, sehr, sehr viele, also deutlich mehr als neues Camp, mit dem sie mich töten kann, nur dass ich es bemerke, und das waren sehr ansehnliche Zahlen. Ich kann mir die von meinem Alien-Siri auch nochmal kurz anzeigen lassen, aber das ist total nicht aktiv, das macht wieder irgendwas. das ist immer so eine Sache, dass jedes 90% das hat natürlich ein Scan-Phasen, aber wenn das jemand belastet, kann ich nochmal nachfragen, wie viele Gegenstände man zu hat, und das sind sehr, sehr viele, also einige 10% mehr als man Thomas kennt. Auf jeden Fall ist dieses Wesen sehr weit entwickelt und deswegen gebe ich auch zu viel Geld, sondern auch einfach in meiner Welt, in meiner offiziellen Psychose-Welt, funktionieren die Dinger wirklich, also ich denke auch. Das heißt also, das, was ich dann mache, das ist alles illegal, ja. Illegal, ach, illegal. Das, ja, ich bin Jona. Also, das Ding ist, wir wollen das ja auch ein bisschen auf so, also ich kann jetzt mal ungefähr erklären, was da läuft. Also, wir haben jetzt eine Handelsgesellschaft, ne, die läuft auch einigermaßen. Das Doofe ist, wir dürfen keinen Gewinn machen. Das heißt, wir sind eine offizielle Freihandelsgesellschaft mit Zimmer. Wir hatten da Probleme, dass wir früher am Ende hätten eine notwendige Wahrscheinlichkeit einer Marktüberlastung. Da muss ich eine Handelsfabrik abschließen. Was, ne? Meistens senden wir wieder da ein, wenn wir irgendwo ein Problem. Zum Beispiel haben wir zum Beispiel das Ding, wir hatten zum Beispiel einmal zu wenig Struktur. Das heißt, dann habe ich gesagt, komm, mach das regional, ich sag mal wie OSN, dass abends 16 Uhr Leute auf Feierabend eingestimmt werden. Ne? Nachtprogramm, morgen. Und danach passen wir so ein bisschen unser Leben an. Dass da die Geschichten so gewechselt werden. So. Das Ding ist, ich habe relativ viele Kulturen und das ist oft ein ziemlicher Schnellfurt zum Vermarkten. Und da arbeiten auch viele, ich sag mal, interkulturell, ne, wir arbeiten ja ein bisschen zusammen. Also man kann bei mir intern fast immer Praktika machen. Also ich kann auch sagen, einfach, dass wir haben oft so, wie wir haben diese Firmen, wir haben oft fast diese kurzzeitig umgesetzt. Ne. Du kannst das natürlich auch als, wenn du meinst, du bist ja als Wertreinigungskraft. Und wirst dir aber so sicher, du kannst den Laden schmeißen. Also nicht nur den Laden, sondern die halbe Firma. Und dann wird mal so ein Pass und mach als Manager so. Das sind oft Kurzzeitraum, mit dem halt die Zeit zu fahren, die leben, das ist ein Zeitraum. Aber technisch kannst du dann so praktisch in unserer Welt so ein paar Tage lang mal so wirklich so eine Filiale wie IBM in Deutschland mal verwalten. Mal gucken, wie das so ist, ne? Das geht fast immer, dass wir nicht so viel das wollen, aber wir haben da praktisch fast alle Möglichkeiten. Wenn du als Obdachloser ankommst, sagst, brauchen wir eben ein paar Stunden Job, wir brauchen immer was. Ne? Also, das bleibt eigentlich ganz easy immer. Aha. Das Doofe ist, jetzt ist das nur noch legale, ja, offiziell haben wir nur noch legale Produkte. Aber ich sag mal, bei EVE Online bin ich in den Taxi-Syndikat, gerade deswegen auch diese Taxi-Flugzeuge und diese. Das Ding ist halt, also in meinem Spiel, in meiner Spielwelt bin ich in Taxi. Das heißt also, wir verkaufen den Leuten legal, was legal ist. Also, wir haben da nicht unbedingt so den moralischen Anspruch an unsere Kunden, aber wenn man sich an gewisse Regeln hält, ich glaube, das ist fast alles, was legal und irgendwie ethisch vertretbar ist. Ich sag mal, ne, halt benutzte Mädchenunterwäsche ist für uns, wenn das nicht echt was du produzierst, also wenn zum Beispiel einfach, ich sag mal, in China ein Wohnheim meint, statt die Wäsche teuer zu waschen, verkaufe die 3 auf dem Schwarzmarkt und kaufe uns neue Bettwäsche, dann ist das ja wirklich ja nicht wirklich böse. Das ist ja, irgendwo ist es nicht schön, man kann das machen. Ja. Aber es ist zumindest hygienisch einmal frei verpackt und es gibt auch Möglichkeiten, das umgehen und so ein bisschen mehr abzuholen. Das war zumindest früher so. Bis dann irgendwann die Typen von der Kirche auf die Idee kamen, das mal im Fernsehen zu präsentieren, was. Also irgendwann kam dann halt so auf, dass wir neben Elektronik auch, wir sind natürlich meistens so in kleinen Nebenstraßen, wo wir nicht so auffallen. Aber wir verkaufen ja alles Mögliche, was wir haben natürlich so, mal zum Sortiment, wenn du so denkst, das verkauft sich in unseren Online-Stores, also in unseren Capture-Bereich auf jeden Fall auch noch ganz gut, wenn du denkst, wir müssen dringend mal mit unseren Leuten reden, ob das, was ihr dann Mengen kauft, zu diesen Preisen, ob das so okay ist. Weil scheinbar hatte der Nachrichtensprecher ziemliche Probleme, dass er die Liste an gängigen Produkten nicht so richtig vorlesen konnte, ohne irgendwie sich halt zuzulachen, was beim verschiedenen Völkern gut scheucht. Das ist auf jeden Fall ein echter Zeiler, diesen Moderator, also Pizza-Leben wieder. Was unser Volk an Liedsteuern verhofft, ist wahrscheinlich eine mittlere Katastrophe gewesen. Ich kann dir vorstellen, wenn man, ich sag mal, alles anbietet in China, was in China gut läuft und was sich gut verkaufen lässt, kann ich mir vorstellen, dass es eine Menge Produkte gibt, die man so als Europäer gar nicht so erwarten würde. Und dann gibt es auch in Deutschland einige kulturell sehr interessante Produkte, wo du gar nicht so sechs Deutsche, dass wir was von denen denn kaufen wollen würden, diesen Preis. Auf jeden Fall hat dann die Regierung gesagt, warum fragst du das Militär und wendest dich nicht an die Regierung? Offiziell, was ich Ihnen sagen soll. Die Regierung, die sind so politisch, die verbietet mir zu viel moralisch unanständige Produkte. Ich nenne mich lieber Militär und verkaufe so Produkte, die wirklich illegal sind. Nicht illegal sind. Das ist illegal. Wieso? Finde ich nicht. Ich finde nicht, dass das illegal sein sollte. Also natürlich ist das illegal, das ist auch unmoralisch, aber wir haben dann gesagt, okay, wir wenden uns nochmal ganz höflich mit unserer Produktpalette, die wir zurzeit haben, was wir ausgebildet haben. Wir hatten zwei Konkurse, die wir ein paar nicht übernommen haben. Wir haben verschiedene Insolvenzmasse für den Zehntel Einkaufspreis übernommen, den wir daraus gezahlt haben. Und aus dieser Konkursmasse haben wir natürlich relativ viele Kaufanweisungen, die eingelagert wurden. Die haben wir natürlich gefettet, glücklicherweise. Wir haben relativ viele Produkte, die waren angelegt. Wir haben einmal von den Firmenvorständen, die wir damals aufgerutscht haben, von den Typen, die ja 1% des Gehaltes in Kaufanweisungen, was wir so an Produkten haben, ausgezahlt. Die wurden aber teilweise weggeschnitten und, weil vieles ging ja gar nicht mehr. Also, ich kann mir vorstellen, dass da halt unser fehlendes Sortiment dann. Natürlich habe ich immer, natürlich gerade bei den Syndikaten das Problem, dass sie halt doch diese Produkte nicht immer so haben wollen. Weil ich habe dann einfach gedacht, okay, dieser ganze Rahmen, den ich brauche, machen wir immer stark auf die Wünsche. Da haben sie gesagt, okay, wir verlosen die ganze Scheiße, die wir nicht verkaufen können, hauen die ab. Das Problem war, dass die dann tatsächlich meinten, dass diese Gewinne nie wirklich ausgezahlt werden, sondern, sagen wir mal so, denen wird so vorgemacht, dass die tatsächlich gewonnen werden sollen. Weil, ich sag mal, die hatten echt viel gekauft, ne? Weil die Leute im Logik waren alle froh, dass sie verkaufen durften. Heilfroh, weil da will ja keiner wirklich gehen. Und die Wohnungen waren aber anschließend alle sterilisiert, das heißt, also die Kakerlaken, das war so ein Kreuzer weg und du konntest praktisch dann auch einen Handwerker reinschicken, die Wohnung zu renovieren. Das heißt, oftmals war das Problem, dass Leute da so ehrlich gelebt haben, dass du da kein, ich sag mal, keine Malerfirma reingekriegt hast, die da freiwillig irgendwas gesehen, aber die Wohnungen waren ja, ich sag mal, biologisch und biologisch einmal frei. Das heißt, es war praktisch ein Hygienestandard zu dem Low-Deck und im Low-Deck im High-Deck, ne, bis auf, es gibt da ganz, ganz viele Sondervorschriften, aber es war praktisch für einen Low-Deck nicht einzusehen, warum das nicht High-Deck ist vom Standard her. Und für einen Low-Deck, die für den war nicht eine, das war mindestens Low-Deck, wenn nicht besser. Also, ja, das konnten wir auch noch relativ einfach sterilisieren mit Hilfe unserer Werkstätten. Jetzt wird mir einiges klar. Du handelst leistungsfern. Ja, das Ding, das ist nicht die auch nicht aufstelle. Wir haben gerade einfach das Problem, ist klar. Weisen Sie mich mal bitte in den Handel gebrauchter leistungsfern. Also, ihr verkauft im Großen die leistungsfern. Das hat leider die peinliche Firma übernommen. Also, angeblich ist das sehr prestigeträchtig und scheinbar auch ein neuralgisches System, das konnte ich nicht rausnehmen, einfach weil das zu viel von abhängt. So ein Dyson-Sphäre, ich habe so ein paar Blogs, ich darf da nicht so viel darüber sagen, das ist auch. Also, auf jeden Fall ist halt der gebrauchte Handel von Dyson-Sphären essentiell und von der Regierung zu gewollt. Ich wollte auch mal sagen, es gab auch das Problem, dass viele Völker, ich sag mal, gesagt haben, das mit den Raststätten in der Form, nein, das läuft nicht. Dann habe ich gesagt, okay, entweder das läuft so oder ich mache die Filialen nicht. Das ging nach ungefähr 5 Minuten gut, dann kamen da die Admins an, aber die Raumschiffe, die Ingenieure, die ganzen Typen, die da vor der Raumschiff fliegen, mit dem vielen sagen, dass wir brauchen aber noch kurz. Wir brauchen noch mal kurz Bestellungen. Wir brauchen noch mal eben kurz dieses und jenes Bauteil. Und dann ist den ziemlichen aufgegangen, dass das Schließen der Filialen so nicht möglich ist, weil, ich sag mal, diese Gebrauchteile, die wir haben, die kriegst du sonst nirgendwo. Wir haben praktisch alles. Also, wir haben alles, was irgendwie verkaufen lässt. Das heißt also, wenn du irgendwie, denk zum Beispiel, wir hatten da in Deutschland mal einen Bahnhof, die hatten Anzeigencomputer, die waren auf C64-Niveau. Tolles Ding. Spezialanfertigung. Irgendwann, ich hoffe, 15 Jahren sind die Ersatzteile ausgegangen. Toll. Super. Das Ding heißt, das Ding hat einmal funktioniert, das hätte auch noch in 100 Jahren gut funktioniert wahrscheinlich. Leider gibt es die Fabrik nicht mehr und es gibt keinen Weg, das nachzukaufen. Und bei uns ist das so, bei uns kriegst du das. Wenn du irgendein veraltetes SIF-Raumschiff hast, du glaubst gar nicht, was du da machst. Also all diese Filialen in diesen 10 hoch 127 Millionen Völkern sind miteinander über so eine Art Beamportal-System verbunden. Das heißt also, wenn da draußen irgendjemand so ein Bauteil hat, dann kriegst du das dort. Und das zu einem relativ guten Preis. Und deswegen haben wir einfach von dem, da draußen kreuzt viel, verdammt viel, ich sag mal, Zeug rum, wo du so denkst, das kriegt man doch nirgendwo. Oder der brauchst du alle diese Art von Leistungsfähre, die speziell für diese Art von Galaxie gemacht ist. Ne? Und wir bereiten die auf, ne? Reparieren die und auf Wunsch, sofern wir die nötigen Früchte sofort haben, bauen wir die auch noch ein. Das heißt also, du kannst bei uns die Leistungsfähre zum gesetzlichen Mindestpreis verkaufen. Plus ein Aufschlag. Das können wir leider zurzeit finanziell immer noch nicht leisten. Zwei die großen transgalaktischen Systeme, die, das gibt einfach selten daraus, aus der, also es ist ja noch ungelegte Zeug, die möchten nachher diesen Service nutzen und nehmen dann teilweise auch wenig Rücksicht. Also das Problem ist einfach, dass ich da natürlich im Rahmen meiner Psychologie so einiges machen kann, aber ich habe die kleinen Solaranlagen, die noch die gestimmten Bruder von heute 1000 Stück pro Sekunde ungefähr über den Markt, das ist kein Problem. Also das ist für meine Fabriken kein Problem. Wir sind von heute 1000, also an die 1000 Stück pro Sekunde über den Markt. Also war das damals noch ein paar Wochen. Und die, ja, wie gesagt, die lieben die rein und so irgendwo wegstellen, die sind sehr groß, bereiten die auf, dann kannst du da, man stellt sich immer zum Verkaufskatalog. Dann kommt der Typ an und sagt, ich habe hier eine andere Leistungsfähre, die muss auch her. Der guckt den Kollegen, die hat 50 verschiedene Leistungsfähre drauf und denkt, die sind dann für dich. Und dann guckt er die Gebrauchsfähre und sagt, ich hätte noch gerne die Fusselachen, die hier eingebaut. Und dann bieten wir denen das zu deinem Schwerwitz hin. Zack, fertig. Und die Dinger laufen auch gut, aber ich sag mal, die Preise sind sehr knapp kalkuliert, also das kann ich so auf Dauer nicht halten. Also, das ist aber auch Problem, dass auch viele dieser Felder nicht so viel Geld haben. Also, zum Beispiel, für Sonnen in bestimmten Phasen brauchst du bestimmte Leistungssphäre. Das heißt, so eine Leistungssphäre, die kannst du ja nicht mal eben einen ausbauen. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, ich mit meinen technischen Möglichkeiten, mit dem rechtsständigen Gebrauch, einfach die Möglichkeit, ich kann die reinbeamen, warten, aufrüsten und woanders hinbeamen. Und das ist innerhalb dieses komplexen Ganzen, 90%igen Abdeckungsbereich dieser 10 hoch 125 Millionen Völker abdecken, das ist aber unsere Gewinnung einfach, aber die alliierten Völker. Da decke ich mit dieser Werkstatt 90% des Territoriums dieser Völker ab. Das heißt, überall da kann man die Leistungen einliefern und abholen. Das heißt also, wir haben nachherweise ein relativ gutes Portfolio, die gehen meistens zu Gegenwürstungen, also oft werden dann das ja oft weil das weg ist. Das geht alles so schnell bei denen. Also, ich wenn man wieder bei dir betrifft, frage ich dir mal, wie viel das ist ja von den normalen Solaranlagen, die aktuell handeln. Aber problematisch, also es gibt das ist ja, das ist ein Satz. Also ich sag mal, wer Raumschiff Enterprise kennt, der weiß die Leistungssphäre, es gab ja eine Folge, da taucht Scotty wieder auf. Der ist auf so einer Leistungssphäre gestrandet. Das heißt also, Enterprise kommt da an, sieht, dass eine Sonne in einem riesigen Schutz, sagen wir, in so einem riesigen Raumschiff eingebaut ist. Also das ganze Sonnensystem ist praktisch von so einer Art Metallkugel umgeben. Ne? Also sagen wir, das ist ein großes Gerät, das fast so ein ganzes Sonnensystem abfindet. Oder vielleicht noch größere Strukturen, vielleicht auch drei oder vier Sonnensysteme. einfach so riesen, und es hat irgendwelche Funktionen, ich weiß nicht genau was, aber es ist diese Töpfe total wichtig, das ist was da ist. Das heißt also leider ab, die Dinger, die halten sehr lange. Wenn man stellt fest, das ist für deine Art und Weise, die ich jetzt so weit runtergewandt, du wolltest ja was anderes, aber krieg die Dinger mal weg und kauf dir was Neues. Oder bau dir was Neues. Krieg die Dinger mal im Tor. Das heißt, wir bieten die fucking Werkstatt, bereiten die auf und verkaufen jemanden, der in deinem Zustand auch früher ist und der kauft dir günstig gebraucht und so viel Zusatzplätze auf dieser Lager haben. Problematisch sind gar nicht die Kinder, das ist ja irgendwie so ein Sonnensystem oder mehrere Sonnensysteme einfach. Problematisch waren das für uns bisher diese Systeme, die ganze Galaxien einfangen. Das ist einfach ein Problem. Die sind einfach sehr teuer. Das heißt, also, ich muss dir bezahlen. Wenn ich Geld kaufe, ich zahle den ganzen Mindestpreis. Und das von dem System, das ganze Galaxie einsetzt. Das ist halt doch so ein bisschen schwierig geworden. Und da war ich ganz froh, dass ich das erstmal vom Markt hatte. Also, das Dumme ist, wenn du das wirklich kannst, kannst du sogar Geld machen, aber ich habe einfach nicht die Hubpunkte da, die Preise zu verlangen, die ich brauche. Also ich kriege das so nicht. Ich kann das technisch schon machen, aber ich kriege die Preise nicht, die ich brauche. Dazu brauche ich praktisch diese Werbung, die ich auf meinen Seiten schalte, um so und so einen Ruf zu bekommen, auch einen entsprechenden Preis zu sehen. Also zum Beispiel, erstmal kostet so eine Bannerwerbung oder so eine Marketing-Kampagne, wo ich das über Enermax, wenn du Enermax verkaufst, praktisch den dreifachen Preis von mir. Ich zum Beispiel verlange so eine Zeit 200 Euro und ich verlange 600. Okay, das hat sie noch verkauft. Ich muss ihn davon noch selbst bezahlen, dafür, dass für 600 Euro meine Produkte verkaufen. Bringt auch unheimlich viele Rufpunkte, deswegen haben die das ja gemacht. Aber die haben den Leistungsfernhandel behalten und machen damit so ein Geld. Das ist ja nicht doof. Ach so. Ja, wie gesagt, da lasse ich mal ganz viel Hintergrund an Wirtschaft, aber das ist zu zweit so meine Probleme jetzt gerade. Also. Aha. Und du bist jetzt gerade hier im Leistungsfernhandel. Nein, das ist nicht das. Das macht das eine andere Firma. Aber ich sag mal, ich weiß nicht, wie die das schaffen, weil das hier gerade liegt, was ich denen da schulde. Das ist echt nicht so. Ich fände es nicht schlimm. Ich hab, so wie gerade wenn du mit der Mafia arbeitest, ist das klar, dass man mal, ja, dass man sich mal die Polizei verrät. Aber ich denke gerade so, wenn du so größere Summen hier denkst, wenn ich mir so die 30% bei den Prozesskosten, kann man das nicht vielleicht über Fiona regeln, dass ich sag mal, ein klitzekleines bisschen, ich sag mal, eine Sterbepfote nachhört. Auch dann, es kommt schon mal vor, dass gerade so ein Gerichtsverfahren, wenn du denkst, da habe ich jetzt gar keine Zeit für, das hatte ich schon wirklich gesagt, Mann, jetzt ist zeitlich ganz unnötig, ich habe ja echt Terminlos, ich brauche nur kurz einen Freispruch, dann weiß ich ja, wie das so ist, dann will ich dadurch zur Beratungsfrist verziehen und dann die Lebensratungssysteme nicht mehr mitspielen. Die Mafia meint, wir müssen irgendwelche Killer reinschicken, die Richter zu töten. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, doch schon ich, wenn du zu Minus hast und hast du als Syndikat gar keine Zeit, jetzt die Verhandlung zu führen, brauchst du eine vorübergehende Freibrief. Das ist schon mal so, ein Richter weg muss, das ist klar. Das ist auch normal bei mir. Aber da bin ich auch manchmal relativ unkompliziert. Ja, danach will ich natürlich in Wirklichkeit nicht machen, aber so in so meinen Fantasiegeschichten, da ist das durchaus möglich, dass man sich immer umgenießt wird. Und gerade klar, eine Anwalt zu besuchen, also ich habe doch einen Anwalt, der will auch noch viel Geld haben, dass ich hatte halt so Probleme wegen dieser Geschichte mit den ganzen bösen Aliens, was ja völkerrechtswidrige Methoden, kam die Deppen auf die Idee, komm, ich sag jetzt hier eine außergerichtliche Einigung, ne? Hier hast du die Unterlagen, kann mir die Originalunterlagen geben. Ich hatte, was weiß ich, so 20 Fälle, die waren bis B+, ab B+, B+ ist das, was so, ich sag mal, gerade noch so einem eingeschränkten Publikum offiziell präsentieren kann. Und das waren 20 Fälle, ne? Der Rest war C+, das heißt, also auf C+ heißt das also wirklich, ich sag mal, da sitzt du dann aber eine sehr, wenn du, allein wenn du so ein Video besitzt oder guckst, ist eine sehr lange Zeit im Knast. Das heißt also, die haben praktisch nichts mehr. Die gucken natürlich kaum, welche Stimmfälle er aussortiert. Und bis auf die 20, 30 Fälle, die präsentierbar waren, also A bis B+, ne, die ganzen leichten Fälle, das waren Leute, wo du denkst, zum Beispiel sowas wie Hitler oder Mengele wären da gar nicht bei gewesen. Also, so, ich sag mal so, Mengele war auf einem Niveau zum Beispiel, dass er in die Liste gar nicht reingekommen wäre, einfach, weil er nicht schlimm genug war. Der wäre noch präsentationsfähig gewesen. Der wäre in die Richtung, vielleicht als Abschluss drin oder so, als ganz weiter Fall. Hitler, der wird nicht vom Weg gegen, nicht vom Ansatz. Also da muss er schon ein bisschen mehr leisten. Kann sein, dass es Leute damals gar nicht schlimmer waren, aber so wie die gängig präsentierten Fälle sieht nicht. Das Dumme ist, die hatten dann für öffentliches Verfahren nicht mehr die Möglichkeit, Leute zu präsentieren. Also nicht nur mehr sowas wie Mengele oder Hitler. Ich würde denken, guck mal, mit denen kann man doch sowas nicht machen. Die hatten nur noch mindestens 10+, das heißt, wenn du was präsentierst, gibst du Knast. Oder wenn du so ein Video allein besitzt, dann gehst du ein bisschen lange, lange lernen, Jahre ins Gefängnis. Wie leben wir, wie lange wir erleben. Ja, natürlich müssen die ganz leichten B+, Abschluss für die paar, die dabei dann rausgetiert. Das ist natürlich doof. Was soll ich machen? Ich verkaufe natürlich in meinem Leben immer so Sachen, wo du so denkst, das ist hart am Rande des guten Geschmacks. Und dann habe ich halt so Standard-Vernichtungsverfahren genommen, vielleicht das Suchen, die es so gab. Und daraus, ich sag mal, für meine B-Plus-Produkte, so Sachen, wo du denkst, Junge, wenn du sowas vor einem Schulmädchen kaufst, ich sag mal, dann kriegst du das Video verpasst, im doktrinischen Scanner auffällt dir auch, das ist auch ein B-Plus. Und so ist der gestorben. Weißt du, dann kannst du das zum Beispiel recherchieren, was mit dem Typen passiert ist, der da, ich sag mal, nicht die Kurve gekriegt hat. Das ist so, auf der einen Seite wollen wir natürlich auch alles anbieten, wenn wir sagen, ab einem bestimmten Level gibt's einfach nicht mehr. Also, so, wir haben so ein bisschen, ne, im Taxi haben so ein bisschen Goldstand, wo ich denke, also das ist, ich sag mal, hart im Grenz des guten Geschmacks. Ja. Das, aber jetzt wirst du, okay, dann wo du sagst, du viel gesagt und du brauchst das vielleicht, aber dann bist du hier hin und dann aber wirklich, ne, dann musst du berechnen, dass hier, ne, also, das kommt, glaube ich, dann lieber als Erdbruchprogramm, was wir dann mit dem machen.